Kapitel 17. Die permanente Mobilmachung der Vereinigten Staaten der Welt, aber nicht Europas, sind jene staatliche Form der Vereinigung und der Freiheit der Nationen, die wir mit dem Sozialismus verknüpfen. Lenin am 23. August 1915, vollständige Werkausgabe XXVI, S354, 1. Die Bevölkerungszahl der Sowjetunion war vor Beginn des Zweiten Weltkrieges niedriger als die Bevölkerungszahl des Russischen Reiches vor Beginn des Ersten Weltkrieges. Das Mobilmachungspotenzial dagegen war unvergleichlich höher. Der Unterschied zwischen dem Russischen Reich und der Sowjetunion bestand darin, dass im Russischen Reich bei Lebensmittelknappheit Unzufriedenheit entstand, die liberale Presse die Regierung attackierte, wagemutige junge Männer von den Dächern Flugblätter warfen, Demonstranten aufrührerische Lieder sangen und alles mit einer Revolution endete. In der Sowjetunion gab es weder eine liberale Presse noch wagemutige junge Männer. Die hatte man ausgerottet. Und deshalb war nicht nur in Kriegszeiten, sondern auch im Frieden der Mangel an Lebensmitteln chronisch, und niemand war da, der aufrührerische Lieder sang. Der Mangel an Lebensmitteln war sogar in Friedenszeiten mehr als einmal in wütenden Hunger mit millionenfachen Opfern ausgeartet. Aber die wunderbaren Zeiten waren vorbei, in denen man zu Protestdemonstrationen auf die Straße gehen konnte. Stalin hatte das Land sehr ernsthaft auf den Krieg vorbereitet, und er wusste, dass es im Falle aufkommenden Hungers während des Krieges keine Proteste geben würde. Deshalb betrug Anfang 1939 das Mobilmachungspotenzial der Sowjetunion 20% der Gesamtbevölkerung. Wir holen uns alle Männer aus den Dörfern in den 200-Krieg, das Sowjetvolk schlägt sich auch ohne Brot irgendwie durch. Das hat es gelernt. 20% ist das theoretisch maximal mögliche Niveau der Mobilisierung. 20% bedeuten 34 Millionen potenzieller Soldaten und Offiziere. Zweiter natürlich konnte das Land in Friedenszeiten ein solches Heer nicht unterhalten. Auch im Krieg war das nicht möglich, und es wurde in dieser Größenordnung auch nicht gebraucht. Also hatte man sich im Kriegsfall für ein Miniaturheer von 10 bis 12 Millionen Soldaten und Offizieren entschieden, das allerdings intensiv zu nutzen war, wobei die Verluste unverzüglich ausgeglichen werden sollten. Dieses Verfahren erhielt die Bezeichnung permanente Mobilmachung. Man sagt, die sowjetischen Divisionen, Korps und Armeen seien von geringer Personalstärke gewesen. Das stimmt. Man darf jedoch nicht außer Acht lassen, dass es ihrer viele gab, dass Mannschaften und Offiziere nicht geschont wurden, dass man bei ihrem Einsatz bis zur Grenze des Menschenmöglichen und auch noch darüber hinausging und dass sie umgehend ausgewechselt wurden. Das ist wie bei einem Konto auf der Bank, verfügt der Kontoinhaber über eine solide Möglichkeit der Auffüllung, dann kann er leicht und frei sein Geld ausgeben. Im betreffenden Augenblick mag vielleicht nicht viel Geld auf seinem Konto stehen, doch er fährt fort, es in dem Wissen auszugeben, dass ihm am nächsten Tag wieder ausreichende Mittel zur Verfügung stehen werden. Genauso verhielt es sich mit den sowjetischen Divisionen, Korps und Armeen, zwar waren es zum jeweiligen Zeitpunkt nicht viele Soldaten, doch die Führung nutzte sie intensiv in der Überzeugung, dass nicht erst am nächsten Tag, sondern schon heute Ersatz geschickt werden würde. Die zahlenmäßige Stärke der Roten Armee war während des Krieges relativ gesehen nicht groß. Doch im Verlauf von 4 Kriegsjahren konnten 29,4 Millionen Soldaten zusätzlich zu den am 22. Juni 2001/1941 vorhandenen mobilisiert werden. Armeegeneral N. Moiseju, Pravda, 19.06.1991, im Frieden war die Rote Armee mit 500.000-600.000 Mann überhaupt recht klein. Stalin investierte Mittel in die Rüstungsindustrie, aber die zahlenmäßige Stärke der Roten Armee wurde unterhalb der 1%-Grenze gehalten, um die Wirtschaft nicht zu belasten und deren Wachstum nicht zu bremsen. Doch dann begann die Rote Armee zu wachsen. Ihre Stärke betrug 1923 550.000 Mann 1927 886-000-Mann 1933, 885-000-Mann 1937, 1-100-000-Mann 1938, 1-513-400-Mann. Anfang 1939 betrug die zahlenmäßige Stärke der Roten Armee 1% der Bevölkerungszahl. Das war der Rubikon. Stalin hat ihn überschritten. Am 19. August 1939 hatte die zahlenmäßige Stärke der Roten Armee die 2000-Marke erreicht. Stalin ließ es dabei nicht bewenden, sondern gab am 19. August den geheimen Befehl zur Aufstellung dutzender neuer Schützendivisionen und Hunderter von Artillerieregimentern. Der Prozess der Mobilmachung wurde getarnt. Das Tempo der Mobilmachung stieg. Am 1. Januar 1941 betrug die Stärke der Roten Armee 4.207.000 Mann. Im Februar wurde das Wachstumstempo noch beschleunigt. Am 21. Juni 1941 betrug die Stärke der Roten Armee 5.500.000 Mann ohne die Grenztruppen, Bewachungstruppen, Konvoitruppen und operativen Truppen des NKWD. Der NKWD hatte Diversionseinheiten und Verbände, seine eigene Flotte und seine Fliegerkräfte. Noch im Frieden und ganz offensichtlich ohne mit einem Angriff Deutschlands zu rechnen, hatte die Rote Armee vor der offiziellen Bekanntgabe der Mobilmachung die zahlenmäßige Stärke des russischen Heeres im Kriegszustand nach Abschluss der Mobilmachung überschritten. 202 Dritter. Wenn ein Tiger hinter einem Hirsch herjagt, wird er ihn niemals einholen, der Hirsch ist leichter und schneller als der Tiger. Wenn der Tiger sich leise heranpirscht, wird auch nichts geschehen, der Hirsch lauscht aufmerksam in die Stille des Waldes hinein, und wenn der Tiger nur einen kleinen Zweig knacken lässt. Deshalb kombiniert der Tiger beide Methoden. Sein Angriff zerfällt deutlich in zwei Stufen, zunächst schleicht er sich langsam und unhörbar Zentimeter um Zentimeter an sein Opfer heran, dann folgt der kurze, beutegierige Sprung. Genauso war der Plan zur Mobilmachung der Roten Armee und der ganzen Sowjetunion für den Zweiten Weltkrieg ausgelegt. Zunächst wurde die Rote Armee behutsam, schleichend auf 5 Millionen Mann gebracht. Dann sollte der Angriffssprung erfolgen. 5 Millionen Soldaten genügen für einen überraschenden Vernichtungsschlag, die übrigen würden zur rechten Zeit nachkommen. Das ist der Grund, weshalb während der heimlichen Mobilmachung in der Sowjetunion die Umstellung der Kommunikationssysteme von Regierung, Staat und Militär, des Staatsapparates und der ideologischen Arbeit, des NKWD und der Konzentrationslager, des Komsomol, der Industrie und des Verkehrswesens auf Kriegsbedingungen erfolgte, weshalb die Führungsgarde und Spezialisten für ein Heer ausgebildet wurden, dass die 10-Millionen-Grenze überschreiten würde, während man das Wachstum des Heeres künstlich bremste. Als die 5-Millionen-Marke erreicht und überschritten war, erschien auch eine weitere schleichende Entfaltung nicht länger möglich. Von da an drängte Stalins Raubtierinstinkt zum Angriffssprung. 4. In jeder sowjetischen Wohnung hatte die kommunistische Obrigkeit kostenlos einen großen schwarzen Lautsprecherteller angebracht und in jeder Straße einen silbernen Lautsprecher in Glockenform. 203 Eines Tages sollten diese Lautsprecher dem ganzen Land lauthals die Mobilmachung verkünden, den Tag M. Jeder sowjetische Reservist hatte in seinen Personalpapieren einen Einberufungsbescheid für den Fall der Mobilmachung, den grellroten Mobilmachungsschein, auf dem ein großes schwarzes M stand und der Befehl, wann und wo er sich an jenem Tag zu melden habe, an dem die Mobilmachung bekannt gegeben würde. Außer dem Tag M waren für Millionen von Reservisten in ihren Mobilmachungsbescheiden die Tage M und L, M plus 2 und so weiter angegeben, was bedeutete, dass der Befehl, sich am Sammelpunkt einzufinden, den ersten bzw. zweiten Tag nach der Mobilmachung und so fort betraf. Der Mobilmachungsmechanismus war in der Tat gut abgestimmt und funktionierte präzise und reibungslos, so wie das Messer der Guillotine auf den Hals des Unglücklichen niedersaust. Jeder Reservist wusste, dass sein Nichterscheinen zur angegebenen Zeit am angegebenen Ort einer Wehrdienstentziehung gleichkam und nach Kriegsrecht durch Strafen bis hin zur standrechtlichen Erschießung geahndet wurde. Einige Experten suchen bis auf den heutigen Tag die Gründe für die große Säuberung in den Jahren 1937 und 1938. Diese Gründe liegen auf der Hand, es war die Vorbereitung auf die Mobilmachung und für den Krieg. Nach 1937 wusste jedermann, dass Stalin nicht scherzte. Hitler hat Stalins Mobilmachung unterbrochen, aber selbst in dieser kritischen Situation, die in keinen Plänen und Berechnungen vorgesehen war, selbst als Stalin nicht das Ruder des Staates in Händen hielt, selbst angesichts des auf allen Ebenen der Sowjetgesellschaft vom Politbüro bis zum letzten Lagerwinkel vorherrschenden völligen Unvermögens, das Geschehene zu begreifen, funktionierte der Mobilmachungsmechanismus. In den ersten 7 Kriegstagen wurden in der UdSSR zusätzlich zu den schon vorhandenen weitere 96 Divisionen aufgestellt. Sowjetische Militärenzyklopädie, BD 5, S 343. Innerhalb der ersten 7 Kriegstage wurden 5.300.000 Soldaten und Offiziere einberufen, zusätzlich zu den Millionen, die bereits am 22. Juni an die Grenzen verlegt worden waren. 204 Marschall der Flieger S. Krasuschi beschreibt die Situation am 22. Juni im Militärbezirk Nordkaukasus. Sobald die Nachricht vom Kriegsbeginn eingetroffen war, schritt der Militärbezirk unverzüglich zur Aufstellung der 56. Armee. Ein Leben bei den Fliegern, S 117. Dasselbe geschah in den anderen Militärbezirken, in denen jeweils eine oder aber auch mehrere Armeen gleichzeitig aufgestellt wurden. Am 22. Juni hatte Stalin 31 Armeen. Aber es war auch alles für die unverzügliche Entfaltung von weiteren 28 Armeen vorbereitet, mit deren Aufstellung umgehend auch ohne Stalins Anweisungen begonnen wurde. Die 56. Armee war nur eine davon. 5. Das Mobilmachungssystem erfasste nicht nur Millionen von Reservisten, die Soldaten und Offiziere werden mussten, sondern auch Millionen von Menschen, deren Berufen im Krieg eine Schlüsselfunktion zukam. 100.000 Ärzte standen in Reserve, die rückwärtigen Dienste der sowjetischen Streitkräfte im Großen Vaterländischen Krieg 1941 bis 1945, S 69. Und jeder von ihnen besaß einen Mobilmachungsschein. Außerdem unterlagen der Mobilmachung Hunderttausende von Angehörigen anderer medizinischer Berufe. Am 9. Juni 1941 verfügte die Rote Armee über 149 Lazarette mit 35,540 Betten. Am Tag M+30 sollten plangemäß allein abtransportliche Lazarette mit 45,000 Betten bereitstehen. Und sie standen auch bereit. Mobilmachungsscheine besaßen alle Mitarbeiter des Volkskommissariats für das Fernmeldewesen sowie des Volkskommissariats für das Verkehrswesen, die Mitarbeiter der Massenmedien, die Informanten des NKWD und viele andere Kategorien von Staatsbürgern. Am Tag M und an den 3 darauffolgenden Tagen sollten weisungsgemäß 250.000 Lastkraftwagen und über 40.000 Traktoren aus der Volkswirtschaft an die Rote Armee überstellt werden. Eine Gefechtsplanung erfolgt stets ohne Bindung an ein Kan-205-kritisches Datum. Der Tag des Beginns der Operation wird mit dem Buchstaben D bezeichnet, und die Stabsoffiziere planen diejenigen Maßnahmen, die an diesem Tag durchzuführen sind. Dann wird der Plan für den folgenden Tag ausgearbeitet, der als D und L bezeichnet wird, der auf diesen folgende Tag ist dann D+2 und so weiter. Außerdem werden Pläne für den Tag vor Beginn der Operation D1 und weitere vorausgehende Tage erstellt. Dieses Verfahren ermöglicht es einerseits, das Datum für den Beginn der Operation selbst vor jenen Offizieren und Generalen geheim zu halten, die mit der Ausarbeitung der Pläne befasst sind, und andererseits, falls aus irgendwelchen Gründen der Beginn der Operation in der einen oder anderen Richtung verschoben werden muss, die zuvor erstellten Unterlagen unverändert zu übernehmen. Der Plan lässt sich ganz leicht einem beliebigen Datum zuordnen. Nach diesem Schema waren auch die sowjetischen Pläne für die Mobilmachung ausgearbeitet worden. Ohne das konkrete Datum zu kennen, hatten die Planer detaillierte Pläne für die Maßnahmen am Tag M erstellt, das heißt für jenen Tag, an dem die Regierung die Mobilmachung bekannt geben würde, und ebenso für die vorangehenden und die darauf folgenden Tage, Wochen und Monate. Erwähnungen des Tages M finden wir reichlich, selbst in offen zugänglichen sowjetischen Quellen. Man hatte gewaltige Vorbereitungen für diesen Termin getroffen, und das alles aus unserer Geschichte auszulöschen war unmöglich. Doch die kommunistischen Historiker haben sich einen Trick ausgedacht. Sie sprechen ganz offen von den Vorbereitungen, aber so, als wäre der Tag M einfach der Tag des Beginns der Mobilmachung gewesen. Sollten wir angegriffen werden, wird die Mobilmachung ausgerufen, dann werden wir die Rote Armee verstärken und dem Angreifer Widerstand leisten. Ich aber habe dieses Buch geschrieben, um den Nachweis zu führen, dass die heimliche Mobilmachung am 19. August 1939 begann. Deshalb bezeichnet der Tag M nicht ihren Anfang, sondern lediglich den Zeitpunkt, an dem die heimliche Mobilmachung plötzlich zu einer laut verkündeten und damit offenen 206 Mobilmachung wird. Der Tag M ist nicht der Anfang der Mobilmachung, sondern nur der Beginn ihrer offenen Abschlussphase. Die Kommunisten sagen, mit dem Tag M habe die Mobilmachung beginnen sollen, während ich nachweise, dass die zahlenmäßige Stärke der Roten Armee bereits über 5 Millionen Soldaten betrug. Das ist nicht mehr eine Friedensarmee, das ist ein Heer für den Krieg. Nachdem Stalin diese Streitmacht aufgestellt hatte, musste er sie in den nächsten Wochen in den Krieg führen, unabhängig davon, was Hitler unternahm. Während der heimlichen Mobilmachung hatte man das Schwergewicht auf die Entwicklung der technisch komplizierteren Waffen und Truppengattungen gelegt: Panzer, Luftlandeverbände, Artillerie, Fliegerkräfte. In den beiden Jahren der heimlichen Mobilmachung war die Rote Armee auf mehr als das Doppelte angewachsen, während in derselben Zeit die Personalstärke der Panzertruppen auf das Achtfache gestiegen war. In der Phase der heimlichen Mobilmachung waren die Strukturen der künftigen Divisionen, Korps und Armeen geschaffen worden, sie hatten ihr Führungspersonal, aber vorerst noch keine Soldaten, am Tag M mussten sie nur noch mit Kanonenfutter aufgefüllt werden. Bis Juli 1941 sollten alle heimlichen Vorbereitungsmaßnahmen abgeschlossen sein, dann sollte Landauf und Landab der Ruf zu den Fahnen erschallen, und es blieb nur noch das offen zu tun, was in keinem Fall heimlich hätte vollbracht werden können. Der zweite Hauptgedanke dieses Buches lautet, dass am Tag M, dem Zeitpunkt des Übergangs von der heimlichen zur offenen Mobilmachung, die Kaderdivisionen der Roten Armee durchaus nicht die Absicht hatten, als Barriere an der Grenze in Wartestellung zu verharren. Die Sicherung der Mobilmachung, genauer gesagt, ihrer offenen Abschlussphase, sollte nicht durch an den Grenzen stehende Truppen erfolgen, sondern durch vernichtende Überraschungsangriffe. Einige Aussagen dazu von führenden Militärtheoretikern seien hier angeführt: 207 A. I. Jegorow, später Marschall der Sowjetunion. Das ist keine Phase einer passiven Sicherung der Mobilmachung, strategischen Konzentrierung und Entfaltung, sondern eine Phase aktiver Operationen mit weit gesteckten Zielen. Unter dem Schutz dieser Operationen wird die Mobilmachung und die Entfaltung der Hauptkräfte zum Abschluss gebracht. Vortrag vor dem Revolutionsmilitärrat am 20. April 1932, in Auszügen veröffentlicht in Militärhistorische Zeitschrift 1963, Nummer 10, S30 bis 39, je. Ashiloshi, später Generalleutnant hinter der ersten Staffel, die in das gegnerische Territorium eindringt, entfalten sich die Landstreitkräfte, aber nicht an der Staatsgrenze, sondern in den eroberten Grenzräumen. Die Anfangsphase des Krieges, in Krieg und Revolution, September-Oktober 1933, S7, S.N. Krasilniko, später Generalleutnant, Professor der Generalstabsakademie. Riesige Massen im Rahmen einer allgemeinen Mobilmachung zu aktivieren, ist ein riskantes Unterfangen. Alles verläuft weit ruhiger, wenn das Personal auf dem Wege kleiner Mobilmachungen den einzelnen Verbänden zugeführt wird. Die Mobilmachung muss etappenweise, ohne offizielle Bekanntmachung erfolgen. Krieg und Revolution, März-April 1934, S-35, W. Amelico, später Generalmajor. Eine Sicherungsarmee verwandelt sich in dem Augenblick, wenn die Entscheidung, zu aktiven Handlungen überzugehen, gefallen ist, in eine Invasionsarmee. Die strategische Entfaltung. Moskau 1935, Brigadekommandeur G. ist Eherson, während die Masse zur Schlacht antritt, tauchen in der Tiefe des Landes die Silhouetten der zweiten strategischen Staffel mit den durch die Mobilmachung reaktivierten Truppen auf, dahinter die dritte Staffel und so weiter. Im Endergebnis wird als Folge der permanenten Mobilmachung der Jenichi geschlagen werden, der dem Mobilmachungsdruck nicht gewachsen ist und ohne Reserven mit einer erschöpften Wirtschaft dasteht. Die Entwicklung der operativen Gefechtsführung. Moskau 1937, S79, 208. Einen Unterschied zum Ersten Weltkrieg gab es auch insofern, dass 1941 an den Westgrenzen des Staates nicht ein Friedensheer wie im Jahr 1914 stand, sondern 16 Invasionsarmeen, die in den beiden Jahren der heimlichen Mobilmachung über die üblichen Armeen aus Friedenszeiten hinausgewachsen waren. Obendrein wurde aus dem Landesinneren heimlich die zweite strategische Staffel herangeführt, und drei Armeen des NKWD für die dritte strategische Staffel waren in der Aufstellung begriffen. Man hält mir entgegen, nicht alle Divisionen, Korps und Armeen Stalins seien voll aufgefüllt gewesen, und deshalb habe Stalin auch nicht angreifen können. Wer dies sagt, ist nicht mit der Theorie und Praxis der permanenten Mobilmachung vertraut. Während die erste strategische Staffel den Erstschlag führt, wird die zweite Staffel aus den Militärzügen ausgeladen, die dritte schließt die Aufstellung ab, die vierte. Tatsächlich waren nicht alle Divisionen, Korps und Armeen Stalins vollständig aufgefüllt. Aber gerade darin bestand ja doch der teuflische Plan. Es war gar nicht möglich, alle zu komplettieren, der Tiger kann sich nicht lange unbemerkt an sein Opfer heranpirschen. Von den 10 Luftlandekorps waren im Sommer 1941 5 voll aufgefüllt, die übrigen waren gerade erst in der Aufstellung begriffen. Stalin hatte 29 mechanisierte Korps. Jedes hätte 1000 Panzer haben müssen. Aber über 1000 Panzer verfügten nur 3 Korps, 4 weitere Korps hatten jeweils 800 bis 900 Panzer, 9 Korps je 500 bis 800 Panzer. Die restlichen 13 Korps hatten je 100 bis 400 Panzer. Daraus ziehen Historiker den Schluss, Stalin hätte, da nicht alle Korps vollständig ausgerüstet waren, Hitler 1941 auch nicht angreifen können. Wir betrachten die Situation indessen von einer anderen Seite. Gewiss hatte Stalin alles in allem nur 5 vollständig aufgefüllte Luftlandekorps, aber Hitler nicht ein einziges. Auch in der ganzen übrigen Welt gab es nicht ein einziges Luftlandekorps. 5 Luftlandekorps genügen völlig zur Durchführung jeder beliebigen 209 Operation, um Deutschland einen tödlichen Schlag zu versetzen. Sobald Stalin den Krieg mit einem Überraschungsschlag begonnen und den Tag M bekannt gegeben hatte, konnte er in den nächsten Tagen und Wochen noch 5 weitere Luftlandekorps auffüllen und zum Einsatz bringen, während die ganze übrige Welt davon nicht einmal träumen konnte. Wenn aber jemand entschlossen ist zu beweisen, dass Stalin trotz seiner 5 Luftlandekorps nicht hätte angreifen können, dann muss man diese Schlussfolgerungen auch auf Hitler anwenden, da er kein derartiges Korps besaß, hätte er an einen Angriff schon überhaupt nicht denken können. Nicht alle mechanisierten Korps Stalins waren vollständig ausgerüstet. Wir geben zu, dass 3 Korps mit je 1000 Panzern schrecklich wenig sind. Aber Hitler hatte nicht einmal ein einziges derartiges Korps. Und die ganze restliche Welt ebenso wenig. Selbst Korps mit 800 bis 900 Panzern besaß weder Hitler noch irgendein anderer Staat. Sogar Korps zu 600 Panzern hatte im Jahr 1941 niemand sonst auf der Welt. Nur Stalin. Stalin hatte auch die Zukunft im Auge und bereitete Luftlande- und mechanisierte Korps für die nächsten Operationen vor. Diejenigen Luftlande- und mechanisierten Korps, die am 22. Juni noch nicht voll aufgefüllt waren, konnte man auffüllen, komplettieren. Fallschirmspringer und Panzersoldaten waren ausgebildet, die Fallschirme lagen bereit, die Rüstungsindustrie arbeitete unter Kriegsbedingungen. Alles, was Hitler zur Verfügung stand, waren 4 Panzergruppen. Man konnte sie bei einem Erstschlag einsetzen, aber eine Reserve besaß Hitler nicht. Bei Stalin dagegen war man dabei, Reserven zu bilden. Hätte Stalin andererseits alle 10 Luftlandekorps, alle 29 mechanisierten Korps mit je 1000 Panzern, alle 300 Schützendivisionen bis zum letzten Soldaten aufgefüllt, dann hätte er Hitler aufgeschreckt, und Hitler wäre zu einem Präventivschlag gezwungen gewesen. Im Übrigen hatte bereits das, was Stalin für die ersten Angriffsoperationen vorgesehen hatte, ausgereicht, um Hitler aufzuschrecken. 210 Siebter. Die Militärhistoriker haben eine ganze historische Schicht ausgelassen. Alles, wovon ich rede, stellte ein Staatsgeheimnis der Sowjetunion dar. Gleichzeitig erarbeitete die sowjetische politische und militärische Führung in den 20er und 30er Jahren zunächst in der Theorie mit anschließender Umsetzung in die Praxis einen bisher noch nicht dagewesenen Plan zur heimlichen Umstellung des Landes auf Kriegsbedingungen, der unweigerlich und logischerweise Pläne zur Durchführung überraschender Vernichtungsschläge zur Folge haben musste. Diese Pläne wurden im erbitterten Meinungsstreit mächtiger Gruppierungen geboren, die jeweils auf ihrem eigenen Vorgehen bei der Lösung des Problems der Welteroberung beharrten. Die Flammen der Leidenschaft schlugen dabei so hoch, dass das Echo der Polemik die geschlossenen Mauern des Generalstabs durchbrach und auf die offenen Seiten der Presseorgane gelangte, wo noch der Widerschein dieser Glut das gewaltige Ausmaß der Vorbereitungen erhellte. Sogar das, was offen publiziert wurde, vermittelt eine Vorstellung von den Absichten Stalins und seiner Generale. Ganze Berge zugänglicher Literatur sind zu diesem Thema erhalten geblieben, was in die Vormobilmachungsphase einzubeziehen, wie die heimliche Mobilmachung durchzuführen ist, wie die Überraschungsschläge zu führen sind und wie, von diesen gedeckt, die Hauptkräfte zu mobilisieren und ins Gefecht zu führen sind. Es gab eine Zeitschrift-Sammelband zur Mobilmachung. Jedem Leser, der sich für diese Frage interessiert, empfehle ich nachdrücklich die Aufsätze von S. Ivenzo, Avekir Pichniko, J. Ashiloshi, die Bücher von W. Amelico, G. S. ist Eason, W. K. Triandafilo und schließlich B. M. Schaposchnikos Das Gehirn der Armee. Eine Analyse der Entwicklung staatlicher Strukturen, der Rüstungsindustrie und der Roten Armee liefert den Beweis, dass es bei all diesen Diskussionen und Auseinandersetzungen nicht um bloße Spitzfindigkeiten ging. Sie wurden umgesetzt in eine geschlossene Theorie und später in der Praxis fast durchgehend realisiert. 211 Die Historiker haben auch niemals erklärt, warum Hitler eigentlich Stalin angegriffen hat. Sie sagen, er habe Lebensraum gebraucht. So kann nur sprechen, wer Hitlers Mein Kampf nicht selber gelesen hat, denn dort geht es um eine weit gesteckte Perspektive. 1941 stand Hitler reichlich Raum zur Verfügung, von Brest im Osten bis Brest im Westen, vom Norden Norwegens bis Nordafrika. Das alles sich anzueignen hätten selbst mehrere Generationen nicht bewältigt. 1941 hatte Hitler das britische Imperium gegen sich, das ganze unterjochte Europa und potenziell die Vereinigten Staaten. Um das Eroberte zu bewahren, war Hitler gezwungen, sich auf die Einnahme Gibraltars und die Unterwerfung der britischen Inseln einzustellen, und das, ohne die Herrschaft auf dem Meer für sich in Anspruch nehmen zu können. Hatte Hitler in dieser Situation nichts anderes zu tun, als sich mit der Ausweitung seines Lebensraums zu befassen? Bedeutende deutsche Stimmen warnten vor einem Zweifrontenkrieg. Hitler selbst hatte die Hauptursache für die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg in der Tatsache gesehen, dass es an zwei Fronten zu kämpfen hatte. Er hatte im Reichstag die Abgeordneten überzeugen wollen, dass er einen Zweifrontenkrieg nicht zulassen werde. Und doch griff er an. Warum? Bismarck hatte nicht nur vor einem Zweifrontenkrieg gewarnt, sondern auch vor dem Krieg an nur einer Front, sofern diese Front Russland betraf. Dennoch griff Hitler an. Warum hat sich kein Historiker für die Gründe eines solchen Verhaltens interessiert? Stalin hatte Hitler keinen anderen Ausweg gelassen. Die heimliche Mobilmachung war von so gewaltigem Ausmaß, dass es schwer geworden war, sie zu übersehen. Hitler hatte auch begriffen, was in dem Augenblick geschehen würde, wenn die heimliche Mobilmachung plötzlich offen erklärt würde. Und nun versetzen wir uns in Gedanken auf Stalins Dacha an einem warmen Sommerabend irgendwann im Jahr 1934. Theoretisch haben wir beschlossen, dass eine zweijährige heimliche Mobilmachung erforderlich ist, davor eine Vormobilmachungsphase von 212 6 bis 8 Monaten, und noch ein wenig früher muss die große Säuberung erfolgen. Kurzum, alles muss rechtzeitig einige Jahre vor den Hauptereignissen eingeleitet werden. Wann also soll die heimliche Mobilmachung beginnen? 1935. Oder vielleicht 1945. Beginnen wir zu früh, veröden und ruinieren wir das Land, decken die Karten und unsere Absichten auf. Beginnen wir später, laufen wir Gefahr, zu spät zu kommen. Was also tun? Es bleibt nur eine Möglichkeit, der Termin für den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges muss festgelegt werden. Vor diesem von uns selbst festgelegten Zeitpunkt für den Kriegsbeginn muss die große Säuberung erfolgen, die Vormobilmachungsphase sowie die heimliche Mobilmachung, und am zuvor von uns bestimmten Tag M müssen die Überraschungsschläge geführt und die allgemeine offene Mobilmachung erklärt werden. Es ist, als ob die führenden Historiker auf der ganzen Welt nicht bemerkten, was in der Sowjetunion in den Jahren 1937 bis 1941 vor sich ging, weshalb wir auch bei der Lektüre ihrer dickleibigen Bücher nicht begreifen können, wer eigentlich den Zweiten Weltkrieg begann. Man kommt zu dem Schluss, dass dieser Krieg ganz von selbst ausgebrochen sein muss und niemanden die Schuld an seiner Entfachesselung trifft. Meine Herren Historiker, ich empfehle Ihnen, die sowjetische Mobilmachungstheorie mit der Praxis zu vergleichen, ich empfehle Ihnen, das, was in der Sowjetunion in den 20er Jahren geäußert worden ist, mit dem zu vergleichen, was in den 30er Jahren geschah. Dann werden Ihre Erklärungen verstummen, dass der Zweite Weltkrieg von selbst entstanden sei, dass niemand Schuld an seiner Entfachesselung habe, dann werden auch Sie den wahren Schuldigen erkennen.